endlich schläft er. Noch nicht zum letzten Mal, obgleich er heute bis jetzt ganz ohne Angst war. Schrecklich, dass ich die Nachrichten, die englischen, ganz unbesorgt hören darf, weil ja der arme Junge nicht mehr denunzieren könnte, dass ich den Feindsender höre, hier in diesem Hause, in diesem Fremden. Ach, dass doch morgen seine Eltern ihn noch erleben. Blind, stumm, nur hören, denke ich, manchmal kann er mich doch noch ebenso wie fühlen, so oft ich ihn anfasse. Mit über 90 soll man eben keine Wache mehr bei Sterbenden übernehmen. Je näher selber dem Grab, je strikter meidet man den Anblick dahingehender, und dann, wer ist man schon, fragt man sich immer öfter, dass man aufbewahrt wurde, verschont blieb, um sogar Jungen, ja, Kindern beizustehen, zuletzt, die 70 Jahre jünger sind als man selbst, und doch ungelebt, ungeliebt schon weg müssen, wie zwei, bisher schon zwei, wer weiß, wer ihnen noch folgt, meine Enkel. Jetzt BBC. Deutsche Hörer, in Nordafrika ist der Krieg zu Ende. Sämtliche Deutschen, die seit 2 Jahren auf Befehl Hitlers in das einst als unbesiegbar gerühmte Afrikakorps des Marschalls Rommel eingerückt waren, sind in britischer Gefangenschaft oder tot. Premierminister Churchill nannte heute früh die totale Vernichtung der Rommel-Truppen den triumphalsten Sieg, den in ihrer mehr als 1000-jährigen Geschichte britische Landstreitkräfte über einen Feind errungen haben. Mr. Churchill fügte hinzu: Während der 4 Jahre des Ersten Weltkrieges gab es nirgendwo eine Schlacht, in der auch nur annähernd so viele Deutsche gefangen genommen worden wären. Mr. Churchill fragte im Unterhaus, ob nun endlich sogar der Berliner Generalstab begreife, welchem blutigen Dilettanten er sich an den Hals geworfen habe, als er eidbrüchig die Weimarer Republik verriet. Wo sonst, schloss Mr. Churchill, hätte je eine kleine, an ihrem Volk verbrecherisch gewordene Kaste, die Generalität, so viele Untertanen ermordet, wie diese längst ehrlos gewordene preußische Armeeführung. In Großbritannien läuten 3 Tage die Glocken. In Großbritannien läuten 3 Tage die Glocken. Kleine verbrecherisch gewordene Kaste, nennt Churchill meine Leute. Ja, es sind meine Leute, die für Hitler Europa kurz und klein geschlagen haben, nicht die Nazis. Die Generale haben das getan. Ja, furchtbar, sich gestehen zu müssen, dass die eigenen Enkel auch geglaubt haben, sie gingen für Deutschland zur Front, die doch aber nur für Hitler gefallen sind. Doch eine Kaste, ich sage das nicht, weil es meine war, verantwortlich machen für Hitlers Krieg, auch dafür, dass diese Kaste dem Österreicher nie in den Arm fiel, ist schon deshalb eine Geschichtsfälschung, weil keiner zugeben will, dass besonders die kleinen Leute ihren Führer so lieben wie ihr Bier und den Geschlechtsverkehr. So drastisch drückte neulich mein Enkel das aus. Er muss es wissen. Sind wir Deutsche besonders unbegabt einzusehen, was wir anderen antun? Schon vor 28 Jahren sagte ich dem Grafen Zeppelin, wie sehr ich ihn verachtete, weil seine Luftschiffe 1915 nun plötzlich Londoner Zivilisten bombardierten, in Wohnhäuser wahllos und bei Nacht. Doch als es dann so rasch aus war damit, wegen des totalen Desasters für die Zeppeline, ich glaube, bis auf 2 verbrannten alle 50, die wir hatten, über London, da war man hier zu Tode gekränkt und klagte, Graf Zeppelin sei mit 80, 1917 aus Kummer gestorben. Das perfide Albion habe sein Lebenswerk vernichtet. Wir Deutschen, schrieb Otto Flake, seien die Menschen des ungefähren Erfassens, witzig und entlarvend. Lakes, Hortense oder die Rückkehr nach Baden-Baden muss ich wieder lesen. Das beste Frauenbuch seit meiner Geschichte. Sollte mir aufschreiben, dass ich... Weit gekommen ist es mit einer, die schon aufschreiben muss, was sie wieder lesen will. Ja, wenn man sich nicht mehr erinnert, was man vor 11 Minuten gesagt hat, sodass man es noch 2-mal sagt. Keine Ahnung mehr, was gestern um 11 war, wenn ich auch noch weiß, was vor 11 Jahren gewesen und mich exakt erinnere, was 1911 war oder vor 70 Jahren. Dass die Natur uns nicht nur wieder abbaut, sondern komisch macht. Wie schlau vom Churchill sein Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, denn der erste ist ja der, in dem jeder, der heute höherer Hitler-Offizier ist, schon als junger Mann gekämpft hat. Und so wird es gewiss einen niederschmetternden Schock in unseren Generalen und Obersten auslösen gesetzt. Sie seien so mutig, trotz angedrohter Todesstrafe den englischen Rundfunk zu hören. Nein, so mutig sind die nicht. Sie haben den Mut, ihre Soldaten ins Feuer zu schicken. Kenne ihrer zu viele persönlich. Wer feig ist oder auch bloß bequem oder ein Gewohnheitstier, wird stets behaupten, er sei nur treu gewesen. Mein 5. Krieg. 64, 66, 70, 14, 39. Obgleich das geprahlt ist, denn bevor ich Anno 14er Schwester einrückte, hörte ich keine Granate detonieren. Sich das vorzustellen, dass ich 70, 71 schon 17 war. Und 70 Jahre später muss ich noch erleben, dass zwei meiner Enkel fallen. Im Ersten Weltkrieg konnte ich mich noch aktiv als Frontschwester nützlich machen. So sehr die sich auch sträubten, mich noch zu nehmen, weil ich schon über 60 war. Typisch für unsere Männerhäuptlingsgesellschaft. Ein General muss mindestens 60 sein. Eine Frau, die Verblutende verbinden will, darf nicht mal 50 sein. Wer so viele sterben sah wie ich.